Edge Speckles wird der Stift wieder gewetzt. Egal ob Blackbook oder Textheft. Hater werden weggesmackt, wie Nicknacks weggesnackt. Der Pimmel wird versenkt, mir egal was ihr denkt. Chiller steht für, der Rahmen wird gesprengt. Scheißegal, wie tief die Hose hängt. Solange das Cap sitzt, werden Fotzen voll gespritzt. All eyes on me, weil's wieder viel zu glotzen gibt. Und die meisten Rapper leider zu kotzen sind. Echt lächerlich, was da durch die Boxen dringt. Klingen auf Beats, wie George, der durch den Dschungel schwingt. Und Jilla läuft, wackeln garantiert die Wände. Ich seh nur Köpfe, die nicken ohne Ende. Manche taggen's auch auf die Wände. J zum I, zum L, zum A, zum A. Kompende. Wenn der Whiskypegel stimmt und das Glas ist halb leer, geht die Sonne wieder unter und die Nacht rückt immer näher. Im Vollrausch, oh, die Köpfe nicken zum Berg. Wenn der Whiskypegel stimmt und das Glas ist halb leer, geht die Sonne wieder unter und die Nacht rückt immer näher. Im Vollrausch, oh, die Köpfe nicken zum Tag. RM, ich kotze gegen die Wand. Ernie ist jetzt da, sag mir, wer ist bekannt? Mutterficker, ich regier, ich zeige dir meinen Schwanz. Alles, was du kennst in deinem Leben, wird verbrannt. Hurentöne in die Luft zu jagen, ist nicht wirklich schwer. Alles, was du brauchst dazu, ist Gas und einen Herd. Ich laufe salutierend durch die Nacht und schreibe Texte. Du würdest eine Freundin ficken, wenn du einen Schwanz hättest. Ich gebe dir ein Part, Edge, brauchst nicht zu fragen. Sag deinen Leuten, dicker Ernie war am Start, verdammt. Plötzlich wollen sie alle rappen, laden hoch auf YouTube. Convert to MP3, Austausch, Bluetooth. Du hörst die Stimme, sag mal, Bastard. Du bekommst eine Ernie M Prime Okamshot. Wenn du sagst, Ernie hat den Tag nicht getroffen. Ja, du hast recht, verdammt, ich war viel zu besoffen. Yo, Alter. Durchgeknallte Motherfucker, hab die Späße in die Anna, seh's wie du willst. Ich bin Kraft, guck's dein Vater. Schlage dir die Barts in die Fresse, wie Mike Tyson. Stundenlang recorden, Mittelfinger in die Menge schmeißt. Weiter mit Rabocken, okay, weiter geht's im Takt und unter Ficke weiter herrsche. Scheiß auf Vaseline oder Spucke. Zerreiße weiter herrsche, hart anal, bis das Arschloch bin. Mache weiter Tracks im Leben, gibt es nix geschenkt, Alter. Wenn der Whiskypegel stürmt und das Glas ist halb leer, geht die Sonne wieder unter und die Nacht drückt immer mehr. Im Vollrausch, oh, die Köpfe nicken zum Tag. Wenn der Whiskypegel stürmt und das Glas ist halb leer, geht die Sonne wieder unter und die Nacht drückt immer näher. Im Vollrausch, oh, die Köpfe nicken zum Tag.